1. An jenem Tag wird man im Land Juda Diocese Leid singen, wo besitzen ein Feststadt, deren Mauern und Bollwerk Gottes Rettung sind. 2. Offnet die Tor, damit ein Gerechtsvolk eintreten kann, das die Treue bewahrt hat. 3. Wer einen festen Charakter hat, dem gewahrt zu dauerhaften Frieden, weil auf dich vertraut. 4. Vertraut stets auf den Herrn, denn der Herr, Yahweh, ist ein Ewiger Fels der Sicherheit. 5. Denn hat Jean die in der Hoch wohnten, so I die Hochregion Stad zu voll gebracht, in dem Seibis zum Boden und in den Staub stürzte. 6. Sie wird von den Fassendo Elenden und den Tritten der Geringen zu treten wer den. 7. Der Weg der Gerechten ist eben, du bereitest ein Gerade Bahn für die Rechtschaffenin. 8. J.A. Auf dem Fad deiner Teil, Herr, haben wir auf dich gehofft, unser Verlingen galt deinem Namen und deinem Ruhm. 9. Mein Seel senti sich in der Nack dir, und mein Geist suchte dich eifrig, denn wenn dein Urteil dir der Irration, lernen die Bewohner der Welt gerechtig keet. 10. Wenn den Gottlosen narksig gewort word, lernen sie kein gerechtig keet, stat dessen handeln sie unrecht im Land der Aufrichtigkeit und erkennen die Maidstat des Herrn nichten. 11. Herr, dein Hand war erhoben, doch sie haben es nicht bemerkt. Sie sollen es nun sehen und beschamt werden, do eifer für den Woken das Feuer, das den Feinde verzehren wird, soll sie treffen. 12. Herr, du wirst uns Frieden schenken, denn du hast all unser Werk für uns vollbracht. 13. Herr, unser Gott, and der Herren haben über uns geherrscht, doch wir erkennen ne ditchen und preisen deinen Namen. 14. Die Toten werden nicht wieder lebendig, die Schatten stehen nicht auf. Die Schaubest du sie heingesucht, vernichtet und jede Erinnerung an sie ausgelöscht. 15. Du hast das Volk vermehrt, Herr, dich der Dirch verherrlicht und all Grenzen des Landes erweitert. 16. Herr, in ihrer not such ten sie dich auf, sie flüsterten gebiet, als den Zuchtigung sie traf. 17. Why ein Schwanger, die Kurz vor der Geburt state, sich windet und in ihren Wien schreit, so erging es uns die Netwagen, Herr. 18. Wir waren schwanger und wandern uns, doch als wir gebaren, war es nicht wind. Wir konnten dem Land kein Wohlstandige Rettung bringen, und kein neuen Bewohner kamen zur Welt. 19. Den Toten werden leben, mein Leichen werden auferstehen. Erwacht und jubelt, die im Staub liegt, denn den Tau ist ein Tau des Lichts, und die der Word die Schatten wieder freigeben. 20. Gehr, mein Volk, in den Kammern und schließ die Türen hinter dir. Verberg dich für einen kurzen Moment, bis der Zorn vorübergezogen ist. 21. Denn der Herr verlässt seinen Ort, die Bewohner der Oder für ihre Missetaten zu bestrafen. Die Erde wird das von Aufgenommen Blatt offenbaren und die Morditen nicht lange verbergen.